Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Spürst du das auch? Es ist ein Hauch von lieblichem Frühlingsgefühl in deinem Bauch. Der Wind überstreicht uns mit einer kühlen Brise. In der Luft sammelt sich eine Frische in der Liebe. Grüne Blätter untermalen die bildschöne Baumkrone. Kühles Wetter muttert zahm empfindliche Hautzonen. Die Wolken schleichen sich an die Sonne vorbei, denn die Zeit ist reif für Wärmepegel 3. Himmlisches Blau, nie wieder grau, man sieht's genau, komm wir gehen raus. Die Vögel haben hier zu leben angefangen. Früh morgens hört man ihren Gesang. Das kleine Zwitschern über den Dächern, wie ein Kichern, hört es sich an, wie der Wind durch dein wolliges Haar streift. Vergiss geschwind deinen goldenen Haarreif. Es wird wärmer, Gefühle stärker. Man sieht auf einmal die kleinen Maikäfer. Es ist Zeit, denn die Bienen sind bereit, um die Blumen zu bestäuben, weil es die Natur befreit. Das Gras ist grün und riecht so frisch, du bist ein Liebling. Die Blumen blühen und lachen mit, das war der Frühling. Die Sonne lacht, es ändert sich, es wird noch toller. Doch nun verabschiedet er sich und wird zum Sommer. Die Sonne scheint, keine Wolken mehr in Sicht und kein Regen weit und breit. Die Zeit ist sommerlich, ja, ich stehe im Sonnenlicht. Die Bräune ist natürlich auch ordentlich, wegen Hautkrebs gefährlich. Doch ich schere mich, darum meinen Dreck. Die Sonne scheint nur einmal und dann ist sie weg. Also nutzen wir das Ganze mit Bier und grüner Pflanze. Oberkörper frei, kurze Hose und ich tanze. Das ist der Sommer der Verliebten. Da werden Blümchen von Bienchen lieblich bestäubt wie Mädchen von Typen. Überwältigt von heißen Gefühlen. Das ist der Sommer der Verliebten. Esoterisch erfüllt mit dem Frieden in Form von ganz kleinen Tüten. Das ist der Sommer der Verliebten. Hohes Gras, feuchte Wiese und die Mücken zwicken. Die Sonne scheint und ich hab schon wieder Bock zu lesen. Eben, denn es ist heißer denn je. Du willst eisernen Schnee für die Nase, okay? Dieser heiße Sommer bringt uns alle mal ins Schwitzen. Du fängst auch schon an, dir im Freien anzuwichsen. Bevor du genießt, was du im Sommer siehst, kommt der Herbstwind ganz geschwind und es schießt eine große Euphorie in die Melancholie. Es ist derb, wie der Herbst diesen Sommer besiegt. Es zieht überall. Du merkst auch schon bald, der Sommer ist weg, es wird windig und kalt. Yeah, yeah. Es wird windig und kalt. Yeah, yeah. Es wird windig und kalt. Die Blätter fallen, weil der Wind wieder tobt. Denn das Wetter ist so kalt, zieh die Jacke an und los. Ich hab bloß Angst, dass ich krank werde, bald sterbe. Herbstwinde galoppieren fast wie eine Herde Pferde. Die Zeit ist die Kälte vor Winter. Dahinter verbirgt sich die Welt aus dem Hinterhalt. Bald ist es so weit, dass es viel früher als wie gewohnt schneit. Die Blätter vermehren sich, der Boden ist nicht mehr zu sehen. Und nach diesem Wetter liegt auf diesem Boden Schnee. Tage werden düster wie ein Schatten über alles, denn die Dunkelheit überzieht unsere Welt, sie kann es. Spürst du die windige Zeit, das Gegenteil von März, die dir Kälte verleiht? Spürst du den Herbst, ja, die Bäume sind nackt, denn die Hülle ist gefallen, jedes einzelne Blatt. Das ist der Herbst, denn du schlenderst wie Unwetter, verweckte Blumen und dunkelbraune Blätter. Dieser Herbst ist der kleine Übergang zum winterlichen Herbst, denn der Winter wird lang. Der Winter wird lang. Yeah. Seelenlose Fassie ist geprägt von einer Narbe, denn zu lebensfroher Farbe wurde Schnee auf jeder Straße. Kälte umgibt deinen Körper, als hätte dich die Welt besiegt, keine Wärme hier rettet dich. Es ist kalt und der Frost auf der Karre löst dich nicht mehr von alleine, du verfällst in leichten Starre. Die ganz kleine Tanne hinter Tor vor diesem Garten lässt dich grüßen, sie muss auf frische Tannenzapfen warten. Der Tau ist vereist, blau wurde zu weiß und das Laub ist verschneit, jeder Baum fühlt sich frei. Bäume sind verfroren, nackt wie neu geboren, die Welt ist dunkel, düster, kalt und einfach nur verloren. Du kannst nicht erkennen, welcher Weg vor dir liegt, im Nebel nichts mehr siehst, bis er sich verzieht. Frostbeule, Schneestürme, Kälte und Eis, die wichtigsten Merkmale dieser Winterzeit. Ein Tier weiß Bescheid, was zu tun ist, sucht sich Fressen für den langen Winter raus und er ruht sich aus. Außerhalb gibt es keine Wärme, steh vor dem Kamin, genieß die Nacht und zähl die Sterne. Weihnachten vor der Tür und die Liebe schenken dir besondere Menschen aus deiner Familie. Das ist der Winter, friere wie du willst, freu dich auf das nächste Jahr und feier es gechillt.